don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller dritter akt zehnter auftritt diese LibriVox aufnahme ist in öffentlichem besitz der könig und marquis von posa dieser geht dem könig sobald er ihn gewahr wird entgegen und läßt sich vor ihm auf ein knie nieder steht auf und bleibt ohne zeichen der verwirrung vor ihm stehen könig betrachtet ihn mit einem blick der verwunderung mich schon gesprochen also marquis nein könig ihr machtet um meine krone euch verdient warum entziehet ihr euch meinem dank in meinem gedächtnis drängen sich der menschen viel allwissend ist nur einer euch kam's zu das auge eures königes zu suchen weswegen tatet ihr das nicht marquis es sind zween tage sire daß ich ins königreich zurückgekommen könig ich bin nicht gesonnen in meiner diener schuld zu stehn erbittet euch eine gnade marquis ich genieße die gesetze könig dies recht hat auch der mörder marquis wieviel mehr der gute bürger sire ich bin zufrieden könig vor sich viel selbstgefühl und kühner mut bei gott das war zu erwarten stolz will ich den spanier ich mag es gerne leiden wenn auch der becher überschäumt ihr tratet aus meinen diensten hör ich marquis einem bessern den platz zu räumen zog ich mich zurücke könig das tut mir leid wenn solche köpfe feiern wie viel verlust für meinen staat vielleicht befürchtet ihr die sphäre zu verfehlen die eures geistes würdig ist marquis o nein ich bin gewiß daß der erfahrne kenner in menschenseelen seinem stoff geübt beim ersten blicke wird gelesen haben was ich ihm taugen kann was nicht ich fühle mit demutsvoller dankbarkeit die gnade die eure königliche majestät durch diese stolze meinung auf mich häufen doch er hält inne könig ihr bedenket euch marquis ich bin ich muß gestehen sire sogleich nicht vorbereitet was ich als bürger dieser welt gedacht in worte ihres untertans zu kleiden denn damals sire als ich auf immer mit der krone aufgehoben glaubt ich mich auch der notwendigkeit entbunden ihr von diesem schritte gründe anzugeben könig so schwach sind diese gründe fürchtet ihr dabei zu wagen marquis wenn ich zeit gewinne sie zu erschöpfen sire mein leben höchstens die wahrheit aber setz ich aus wenn sie mir diese gunst verweigern zwischen ihrer ungnade und geringschätzung ist mir die wahl gelassen muß ich mich entscheiden so will ich ein verbrecher lieber als ein tor von ihren augen gehen könig mit erwartender miene nun marquis ich kann nicht fürstendiener sein der könig sieht ihn mit erstaunen an ich will den käufer nicht betrügen sire wenn sie mich anzustellen würdigen so wollen sie nur die vorgewogne tat sie wollen nur meinen arm und meinen mut im felde nur meinen kopf im rat nicht meine taten der beifall den sie finden an dem thron soll meiner taten endzweck sein mir aber mir hat die tugend eignen wert das glück das der monarch mit meinen händen pflanzte erschüf ich selbst und freude wäre mir und eigne wahl was mir nur pflicht sein sollte und ist das ihre meinung können sie in ihrer schöpfung fremde schöpfer dulden ich aber soll zum meißel mich erniedern wo ich der künstler könnte sein ich liebe die menschheit und in monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst könig dies feuer ist lobenswert ihr möchtet gutes stiften wie ihr es stiftet kann dem patrioten dem weisen gleich viel heißen suchet euch den posten aus in meinen königreichen der euch berechtigt diesem edeln triebe genug zu tun marquis ich finde keinen könig wie marquis was eure majestät durch meine hand verbreiten ist das menschenglück ist das dasselbe glück das meine reine liebe den menschen gönnt vor diesem glücke würde die majestät erzittern nein ein neues erschuf der krone politik ein glück das sie noch reich genug ist auszuteilen und in dem menschenherzen neue triebe die sich von diesem glücke stillen lassen in ihren münzen läßt sie wahrheit schlagen die wahrheit die sie dulden kann verworfen sind alle stempel die nicht diesem gleichen doch was der krone frommen kann ist das auch mir genug darf meine bruderliebe sich zur verkürzung meines bruders borgen weiß ich ihn glücklich eh er denken darf mich wählen sie nicht sire glückseligkeit die sie uns prägen auszustreun ich muß mich weigern diese stempel auszugeben ich kann nicht fürstendiener sein könig etwas rasch ihr seid ein protestant marquis nach einigem bedenken ihr glaube sire ist auch der meinige nach einer pause ich werde missverstanden das war es was ich fürchtete sie sehen von den geheimnissen der majestät durch meine hand den schleier weggezogen wer sichert sie daß mir noch heilig heiße was mich zu schrecken aufgehört ich bin gefährlich weil ich über mich gedacht ich bin es nicht mein könig meine wünsche verwesen hier die hand auf die brust gelegt die lächerliche wut der neuerung die nur der ketten last die sie nicht ganz zerbrechen kann vergrößert wird mein blut nie erhitzen das jahrhundert ist meinem ideal nicht reif ich lebe ein bürger derer welche kommen werden kann ein gemälde ihre ruhe trüben? Ihr atem löscht es aus. König. Bin ich der erste, der euch von dieser seite kennt? Marquis. Von dieser? Ja. König. Steht auf, macht einige Schritte und bleibt dem Marquis gegenüber stehen. Vor sich. Neu zum wenigsten ist dieser Ton. Die Schmeichelei erschöpft sich. Nachzuahmen erniedrigt einen Mann von Kopf. Auch einmal die Probe von dem Gegenteil. Warum nicht? Das Überraschende macht Glück. Wenn ihr es so verstehet, gut, so will ich mich auf eine neue Kronbedienung richten, den starken Geist. Marquis. Ich höre, Sire, wie klein, wie niedrig Sie von Menschenwürde denken, selbst in des freien Mannes Sprache nur den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen, und mir deucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie dazu, die haben freiwillig ihres Adels sich begeben, freiwillig sich auf diese niedre Stufe herabgestellt. Erschrocken fliehen sie vor dem Gespenste ihrer innern Größe, gefallen sich in ihrer Armut, schmücken mit feiger Weisheit ihre Ketten aus, und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen. So überkamen sie die Welt, so ward sie ihrem großen Vater überliefert. Wie könnten sie in dieser traurigen Verstümmlung Menschen ehren? König. Etwas Wahres find ich in diesen Worten. Marquis. Aber schade, da sie den Menschen aus des Schöpfers Hand in ihrer Hände Werk verwandelten und dieser neu gegossenen Kreatur zum Gott sich gaben, da versahen sie's in etwas nur. Sie blieben selbst noch Mensch, Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie fuhren fort, als Sterblicher zu leiden, zu begehren. Sie brauchen Mitgefühl, und einem Gott kann man nur opfern, zittern, zu ihm beten. Bereuenswerter Tausch, unselige Verdrehung der Natur. Da sie den Menschen zu ihrem Seitenspiel herunterstürzten, wer teilt mit ihnen Harmonie? König. Bei Gott, er greift in meine Seele. Marquis. Aber ihnen bedeutet dieses Opfer nichts. Dafür sind sie auch einzig, ihre eigene Gattung. Um diesen Preis sind sie ein Gott. Und schrecklich, wenn das nicht wäre, wenn für diesen Preis, für das zertretene Glück von Millionen, sie nichts gewonnen hätten, wenn die Freiheit, die sie vernichteten, das einzige wäre, das ihre Wünsche reifen kann? Ich bitte, mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand reißt mich dahin. Mein Herz ist voll. Der Reiz zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen, dem ich es öffnen möchte. Der Graf von Lerma tritt herein und spricht einige Worte leise mit dem König. Dieser gibt ihm einen Wink, sich zu entfernen, und bleibt in seiner vorigen stellung sitzen könig zum marquis nachdem lerma weggegangen redet aus marquis nach einigem stillschweigen ich fühle sire den ganzen wert könig vollendet ihr hattet mir noch mehr zu sagen marquis sire jüngst kam ich an von flandern und brabant so viele reiche blühende provinzen ein kräftiges ein großes volk und auch ein gutes volk und vater dieses volkes das dacht ich das muß göttlich sein da stieß ich auf verbrannte menschliche gebeine hier schweigt er still seine augen ruhen auf dem könig der es versucht diesen blick zu erwidern aber betroffen und verwirrt zur erde sieht sie haben recht sie müssen daß sie können was sie zu müssen eingesehn hat mich mit schauernder bewunderung durchdrungen o schade daß in seinem blut gewälzt das opfer wenig dazu taugt dem geist des opferers ein loblied anzustimmen daß menschen nur nicht wesen höherer art die weltgeschichte schreiben sanftere jahrhunderte verdrängen philipps zeiten die bringen mildre weisheit bürgerglück wird dann versöhnt mit fürstengröße wandeln der karge staat mit seinen kindern geizen und die notwendigkeit wird menschlich sein könig wann denkt ihr würden diese menschlichen jahrhunderte erscheinen hätt ich vor dem fluch des jetzigen gezittert sehet in meinem spanien euch um hier blüht des bürgers glück in nie bewölktem frieden und diese ruhe gönn ich den Flamändern. Marquis, schnell. Die Ruhe eines Kirchhofs, und Sie hoffen, zu endigen, was Sie begannen? Hoffen, der Christenheit gezeitigte Verwandlung, den allgemeinen Frühling aufzuhalten, der die Gestalt der Welt verjüngt? Sie wollen allein in ganz Europa sich dem Rade des Weltverhängnisses, das unaufhaltsam in vollem Laufe rollt, entgegenwerfen, mit Menschenarm in seine Speichen fallen? Sie werden nicht. Schon flohen Tausende aus ihren Ländern, froh und arm. Der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr edelster. Mit offnen Mutterarmen empfängt die Fliehenden Elisabeth und furchtbar blüht durch Künste unseres Landes Britannien. Verlassen von dem Fleiß der neuen Christen liegt Grenada öde und jauchzend sieht Europa seinen Feind an selbstgeschlagnen Wunden sich verbluten. Der König ist bewegt. Der Marquis bemerkt es und tritt einige Schritte näher. Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit? Und säen tot? Ein so erzwungenes Werk wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut. Umsonst den harten kampf mit der natur gerungen umsonst ein großes königliches leben zerstörenden entwürfen hingeopfert der mensch ist mehr als sie von ihm gehalten des langen schlummers bande wird er brechen und wieder fordern sein geheiligt recht zu einem nero und busiris wirft er ihren namen und das schmerzt mich denn sie waren gut könig wer hat euch dessen so gewiß gemacht marquis mit feuer ja beim allmächtigen ja ja ich wiederhol es geben sie was sie uns nahmen wieder lassen sie großmütig wie der starke menschenglück aus ihrem füllhorn strömen geister reifen in ihrem weltgebäude geben sie was sie uns nahmen wieder werden sie von millionen königen ein könig er nähert sich ihm kühn indem er feste und feurige blicke auf ihn richtet o könnte die beredsamkeit von allen den tausenden die dieser großen stunde teilhaftig sind auf meinen lippen schweben den strahl den ich in diesen augen merke zur flamme zu erheben geben sie die unnatürliche vergöttrung auf die uns vernichtet werden sie uns muster des ewigen und wahren niemals niemals besaß ein sterblicher so viel so göttlich es zu gebrauchen alle könige europens huldigen dem spanschen namen gehn sie europens königen voran ein federzug von dieser hand und neu erschaffen wird die erde geben sie gedankenfreiheit sich ihm zu füßen werfend könig überrascht das gesicht weggewandt und dann wieder auf den marquis geheftet sonderbarer schwärmer doch stehet auf ich marquis sehen sie sich um in seiner herrlichen natur auf freiheit ist sie gegründet und wie reich ist sie durch freiheit er der große schöpfer wirft in einen tropfen tau den wurm und läßt noch in den toten räumen der verwesung die willkür sich ergetzen ihre schöpfung wie eng und arm das rauschen eines blattes erschreckt den herrn der christenheit sie müssen vor jeder tugend zittern er der freiheit entzückende erscheinung nicht zu stören er läßt des übels grauenvolles heer in seinem weltall lieber toben ihn den künstler wird man nicht gewahr bescheiden verhüllt er sich in ewige gesetze die sieht der freigeist doch nicht ihn wozu ein gott sagt er die welt ist sich genug und keines christen andacht hat ihn mehr als dieses freigeists lästerung gepriesen könig und wollet ihr es unternehmen dies erhabne muster in der sterblichkeit in meinen staaten nachzubilden marquis sie sie können es wer anders? Weihen sie dem glück der völker die regentenkraft, die ach so lang des thrones größe nur gewuchert hatte? Stellen sie der menschheit verlorenen adel wieder her, der bürger sei wiederum was er zuvor gewesen, der krone zweck. Ihn binde keine pflicht als seiner brüder gleich ehrwürd'ge rechte. Wenn nun der mensch sich selbst zurückgegeben zu seines werts gefühl erwacht, der freiheit erhabne stolze tugenden gedeihen, dann, sire, wenn sie zum glücklichsten der welt ihr eignes königreich gemacht, dann ist es ihre pflicht die welt zu unterwerfen. König nach einem großen stillschweigen: ich ließ euch bis zu ende reden, anders begreif ich wohl als sonst in menschenköpfen malt sich in diesem kopf die welt, auch will ich fremdem maßstab euch nicht unterwerfen. Ich bin der erste, dem ihr euer innerstes enthüllt. Ich glaub es, weil ich's weiß. Um dieser enthaltung willen solche meinungen mit solchem feuer doch umfasst verschwiegen zu haben bis auf diesen tag, um dieser bescheidnen klugheit willen, junger mann, will ich vergessen, daß ich sie erfahren und wie ich sie erfahren. Stehet auf, ich will den jüngling, der sich übereilte, als greis und nicht als könig widerlegen. Ich will es, weil ich's will. Gift also selbst, find ich, kann in gutartigen Naturen zu etwas besserm sich veredeln. Aber flieht meine Inquisition, es sollte mir leid tun. Marquis: wirklich? Sollt es das? König, in seinem Anblick verloren: ich habe solch einen Menschen nie gesehen. Nein, nein, Marquis, ihr tut mir zu viel. Ich will nicht Nero sein, ich will es nicht sein, will es gegen euch nicht sein. Nicht alle Glückseligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, ihr sollet unter meinen Augen fortfahren dürfen, Mensch zu sein. Marquis, rasch: und meine Mitbürger, sire? Oh, nicht um mich war mir's zu tun, nicht meine Sache wollt ich führen. Und ihre Untertanen, sire? König: und wenn ihr so gut wisset, wie die Folgezeit mich richten wird, so lerne sie an euch, wie ich mit Menschen es gehalten, als ich einen fand. Marquis: o, der gerechteste der Könige sei nicht mit einem Male der ungerechteste. In ihrem Flandern sind tausend bessere als ich. Nur sie, darf ich es frei gestehen, großer König, sie sehen jetzt unter diesem sanftern Bilde vielleicht zum ersten Mal die Freiheit. König mit gemildertem Ernst: nichts mehr von diesem Inhalt, junger Mann. Ich weiß, ihr werdet anders denken, kennet ihr den Menschen erst wie ich. Doch hätt ich euch nicht gern zum letzten Mal gesehen, wie fang ich es an, euch zu verbinden marquis lassen sie mich wie ich bin was wär ich ihnen sire wenn sie auch mich bestächen könig diesen stolz ertrag ich nicht ihr seid von heute an in meinen diensten keine einwendung ich will es haben nach einer pause aber wie was wollte ich denn war es nicht wahrheit was ich wollte und hier find ich noch etwas mehr ihr habt auf meinem thron mich ausgefunden marquis nicht auch in meinem hause da sich der marquis zu bedenken scheint ich versteh euch doch wär ich auch von allen vätern der unglücklichste kann ich nicht glücklich sein als gatte marquis wenn ein hoffnungsvoller sohn wenn der besitz der liebenswürdigsten gemahlin einem sterblichen ein recht zu diesem namen geben sire so sind sie der glücklichste durch beides könig mit finstrer miene nein ich bin's nicht und daß ich's nicht bin hab ich tiefer nie gefühlt als eben jetzt mit einem blicke der wehmut auf dem marquis verweilend marquis der prinz denkt edel und gut ich hab ihn anders nie gefunden könig ich aber hab es was er mir genommen kann keine krone mir ersetzen eine so tugendhafte königin marquis wer kann es wagen sire könig die welt die lästerung ich selbst hier liegen zeugnisse die ganz unwidersprechlich sie verdammen andre sind noch vorhanden die das schrecklichste mich fürchten lassen aber marquis schwer fällt es mir an eines nur zu glauben wer klagt sie an wenn sie fähig sollte gewesen sein so tief sich zu entehren o wie viel mehr ist mir zu glauben dann erlaubt daß eine eboli verleumdet haßt nicht der priester meinen sohn und sie und weiß ich nicht daß alba rache brütet mein weib ist mehr wert als sie alle marquis sire und etwas lebt noch in des weibes seele das über allen schein erhaben ist und über alle lästerung es heißt weibliche tugend könig ja das sag ich auch so tief als man die königin bezichtigt herabzusinken kostet viel so leicht als man mich überreden möchte reißen der ehre feine bande nicht ihr kennt den menschen marquis solch ein mann hat mir schon längst gemangelt ihr seid gut und fröhlich und kennet doch den menschen auch drum hab ich euch gewählt marquis überrascht und erschrocken mich sire könig ihr standet vor eurem herrn und habt nichts für euch selbst erbeten nichts das ist mir neu ihr werdet gerecht sein leidenschaft wird euren blick nicht irren dränget euch zu meinem sohn erforscht das herz der königin ich will euch vollmacht senden sie geheim zu sprechen und jetzt verlasst mich er zieht eine glocke marquis kann ich es mit einer erfüllten hoffnung dann ist dieser tag der schönste meines lebens könig reicht ihm die hand zum kusse er ist kein verlorner in dem meinigen der marquis steht auf und geht graf lerma tritt herein der ritter wird künftig ungemeldet vorgelassen. Ende von dritter Akt